sind dabei. Jeder hält seinen Mut in den Händen, wir wollen die Atmen sein. Heute schlafen wir wieder zu. Wir lehren den Kälchen einem zu. Der Mann schenkt uns zu langsam zappen. Es wird uns wieder an der Backe. Dafür spannt ihr ihm den Schädel. Drum so gibt es Trumpel. Und er holt seine Trumpel. Frauen und Kinder rennen raus. Die Männer holen die Waffen raus. Die Reine. Wir sind alle auf der